Es geht los, voll auf Koks, sehr toten Kopf im Mond, Ballerschrot, Gott ist groß und die neuen Nas verchrom, Munition im Lauf und auf, wenn sich unsere Wege trennen, fick ich weiter mit der auf, 95 BPM, ra. Für meine Jacke mussten Tiere sterben, aber dennoch heißt es Samra, ist so liebenswert. Nicht am Meer, ich hatte mal ein Riesenherz, doch die Lasten, die ich zu tragen hab, wiegen viel zu schwer. Wo krieg ich die Kohle für die Miete her? Dicke Drogen, pures Kokain im Briefkuvert, sogenannter Krisenherz. Verbrenne frisch gedruckte Noten, bin kein Millionär. Promo für die Wiederkehr, wichtige Entscheidungen, womit ich mich beschäftige. Aber eigentlich trifft sie der Allmächtige. Heute fallen Schüsse, ich komm in Teufels Küche. Fickt eure Trüffel, Asche auf die Tische. Hör so auf diese Stimmen, doch bleib Gottes Kind, lost im Labyrinth. 6 Uhr, morgens auf der Bissmacher, Bisslacher, ich bin die Herzschrittmacher. Zu viel geraucht, bring mir lieber eine Krankenschwester. Walla, neben meinem Mikro steht ein Aschenbecher. Kaschmir, Sweater, Donatella, Kylie Jenner, Madonna, Bella. Kapseln, Schachteln mit irgendwelchen Groupies. Solange scheppern, bis aus der Nase Blut fließt. Wer ist John Gotti? Hol mir Shem Shem auf Kombi. In Giuseppe Zanotti, bei Tageslicht und Regen in einem schwarzen Siebener. Und mein wahres Ich spiegelt sich im Wasser wieder. Rauche Marlboro Tabak, Paulo Di Balla. Vertrau nur auf Mama und glaub nur an Allah. Alle kriegen Panik, die Felgen sind Keramik. Und ihr singt wie Titanic. Ich hab Narben, kann nachts nicht mehr schlafen. Beiß in den Apfel, die Schlange in mein Garten. Wenn ich mein Leben in Gedanken zurückspule, wo alles anfing, Mercator Grundschule. Heute gehen wir auf 1 jeden Freitag. Ich bin Bla-Musik, obwohl mich Kapi nicht gesigned hat. Baby, zieh das Flex jetzt weg. Sie will meine Nummer, ich sag, fühl mich wie ein Einzelkind, ich krieg das auch alleine. Verbrenn mein Auto, weil Freunde auf mich neidisch sind. Mord und Liebe in mein Briefkasten. Gin fließt auf die Klaviertasten. Werde von Gott beschützt, egal was ihr mir wünscht. Ich wünsch euch das Doppelte zurück. Ra!